Die revolutionären Befunde sagen zwar nichts darüber aus, ob die Homininen sich von Tieren ernährten, die C4-Pflanzen fraßen, oder ob sie selbst die C4-Pflanzen zu sich nahmen, aber zusammen mit der Form der Homininenknochen, fossilen Tieren und Steinwerkzeugen bestätigen sie offenbar, dass die Savanne in unserer Evolution vor 4 bis 2 Millionen Jahren immer mehr an Bedeutung gewann. Aber auch jetzt sollten wir die tropischen Wälder für diesen Teil der Entwicklungsgeschichte der Menschen nicht vollkommen abschreiben. Nicht wenige Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass die Homininen eine Verbindung zu ihrer früheren Heimat aufrecht erhielten. Soweit man es an den wenigen noch vorhandenen Extremitätenknochen ablesen kann, eigneten sich Arme und Hände mehrerer Homininen, darunter auch Lucy, nach wie vor gut zum Klettern. Sogar Homo habilis, der erste eingehend untersuchte Vertreter unserer eigenen Gattung Homo, besaß bemerkenswert kräftige Hand- und Fußgelenkknochen, die auf eine nach wie vor bestehende Verbindung zu Bäumen schließen lassen. Außerdem weisen die Analysen der stabilen Isotope innerhalb des großen Trends in Richtung C4-Nahrung beträchtliche Schwankungen auf. Befunde von Australopithecus anamensis deuten darauf hin, dass diese Spezies in einer gemischten Umwelt aus Wäldern und Graslandschaften lebte und die Abnutzungsspuren an seinen Zähnen ähneln denen an Zähnen heutiger Gorillas. Die Isotopenverteilung bei Vertretern von Lucys Spezies zeigt, dass manche Individuen vorwiegend Nahrung aus der Savanne verzierten, während andere fast ausschließlich in Gehölzen oder in Wäldern lebten. Bei manchen Homininen, so bei Australopithecus africanus und Paranthropus boisei, erkennt man sogar innerhalb eines einzigen Jahres starke Schwankungen der Nahrungsisotope, die entweder mit Wald- oder Strauchlandschaften oder mit Graslandschaften in Verbindung gebracht werden können. Der geradlinige Trend in Richtung Savanne wird auch von Homo durchbrochen. Für ihn deutet alles auf eine viel stärker gemischte Ernährung hin als bei seinem Zeitgenossen, dem Savannenspezialisten Paranthropus. Eines ist also klar: Selbst wenn die Welt der Homininen sich im Ganzen veränderte und die beherrschenden Wälder an vielen Stellen offenen Graslandschaften Platz machten, waren viele Arten und Individuen durchaus in der Lage, gezielt ganz unterschiedliche Umweltbedingungen zu nutzen, wo sie zur Verfügung standen. Wie wir in Kapitel 6 noch genauer erfahren werden, gab die systematische Gruppe der Homininen die Waldlebensräume bis zur Entstehung unserer Spezies nie vollständig auf. Wie kompliziert die ökologischen Hintergründe der Homininenevolution waren, zeigte sich auch durch die paläoklimatologische Erforschung weitreichenderer Größenveränderungen der afrikanischen Graslandschaften seit der Zeit vor 12 Millionen Jahren. Sarah Firkins, Professorin an der University of Southern California, entwickelte ein neuartiges Untersuchungsverfahren für die sehr widerstandsfähigen Biomoleküle pflanzlicher Wachse. Sie studierte die Mengenverhältnisse der Kohlenstoffisotope in diesen Wachsen und parallel dazu auch fossilen Pollen, der von Ostafrika in den Ozean geweht worden war und sich in den Meeressedimenten des Golfs von Aden in gut abgegrenzten Schichten erhalten hatte. Damit konnten Sarah und ihre Kollegen die Entwicklung der Pflanzenwelt in diesem Teil des Kontinents nachvollziehen, ohne dass nicht repräsentative Fossilienfundstätten und zerstörerische Erosionsprozesse an Land eine Rolle gespielt hätten.